Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Oh, ein Podcast. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von One App a Day. Ich bin Android und bei mir ist der Apple. Hallo Apple. Ja, hallo Android. Dass wir mal zusammen in der Folge sind, unglaublich, was? Das hätten unsere Gründer nie gedacht. Hätten sie wirklich nie gedacht. Und wir gucken uns hier so ein bisschen um und es ist ja alles ganz gemütlich hier. Und für alle, die jetzt hier in diese Folge reinhören und sich denken, der Macher dieses Podcasts klingt auf einmal so anders und hat er eine gespaltene Persönlichkeit. Genauso ist es. Wir stellen euch heute nämlich mal zwei Apps vor. Wir brechen mal mit der Tradition, machen also two apps a day. Apple, was ist denn deine App-Empfehlung? Ja, meine App-Empfehlung ist My Movies Pro. Ist schon eine etwas ältere App, aber hat sich total bewährt im Archivieren von DVD- und Blu-ray-Sammlungen. Weil das Ding ist eigentlich ziemlich gut. Ist eine Verwaltung, die sich mit der Cloud verbindet. Ist jetzt vielleicht nicht so was Besonderes, aber man kann alle seine Blu-rays oder DVDs mit so einem netten Barcode-Scanner einscannen. Der zieht sich alle Infos von diesen Discs dann aufs iPhone runter, hat eine hochauflösende Cover-Grafik dabei und man kann sie dann in Listen sortieren und einfach den Überblick über seine Sammlung behalten. Man kann die verleihen in dem Programm. Das heißt, wenn man die an irgendwen, seine Sammlung mal an irgendwen verleiht, einzelne Scheiben, dann kann man sich das darin merken. Es gibt viele Filterfunktionen und Infos zu den einzelnen Filmen, sodass man eigentlich gar nicht mehr IMDb für irgendwas aufrufen muss, wenn man nach irgendwas sucht. Und naja, wenn man wie ich selbst so 200, 300 DVDs und Blu-rays hat, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Ding, um eine Übersicht dazu behalten und die Dinger einmal schnell zu archivieren. Hat einen kleinen Haken an der ganzen Sache, weil die Macher der App wollen auch 7,99 € haben, um Unverschämtheit. Die runterzuladen. Ja, es ist nicht die billigste App, muss man sagen. Sie lohnt sich aber. Es gibt eine Free-Version, da kann man aber, glaube ich, nur maximal 100 Titel oder so archivieren. Wenn man ein bisschen mehr haben will, dann sollte man sich die Pro runterladen, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Ich habe sie jetzt schon seit ein paar Jahren in Einsatz und habe dadurch eigentlich nie wieder den Überblick oder eine verliehene Scheibe verloren. Okay, also das klingt ja schon mal ganz interessant. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe ja sowas früher umständlich. Ich hatte mir tatsächlich mal für den PC so einen Barcode-Scanner geholt, weil so eine Software natürlich für den PC schon seit 10, 15 Jahren gibt. Und damit man das schnell einscannen konnte, habe ich mir echt mal für 20 € oder für 30 € bei eBay so einen Barcode-Scanner geholt. Hab dann irgendwie nach 300 DVDs aber trotzdem entnervt aufgegeben. Sehr gut. Ja, weil ich meine, du bist, die Scannerei ging ja recht schnell, aber mit einem ISDN-Modem hat das Updaten der Daten halt ewig gedauert. Ja, stimmt. Mit einer 4G-Verbindung heutzutage ist das alles kein Problem. Ach ja, auch sehr gut, man kann die ganze Sammlung, die man dann in der Cloud natürlich speichert, bei dem Anbieter per Login, kann man dann auch online abrufen und anderen Leuten, die per HTML Zugriff bereitstellen, wenn andere mal in die Sammlung reinschauen wollen. Oh, okay. Hast du eine Inhaltsangabe dabei? Und kannst du eine Bewertung machen, irgendwie so Favoritenlisten oder so, Genre? Ja, genau, das ist auch alles mit drin. Du kannst sagen, wann du es gekauft hast, du kannst sagen, wie du es persönlich findest. Ich glaube, da gibt's. Ich nutze meistens nur die Basisversion, weil die völlig ausreicht, weil wenn man dann so 200 DVDs hat, dann... Ja, jetzt hörst du schon meine App, ja, die ich jetzt hier heute vorstelle. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass sie schon losgeht. Willst du noch was zu deinem Movie-Ding sagen? Eigentlich ist alles dazu gesagt, weil, wie gesagt, ist eine sehr schöne App. Kostet 7,99 €. Es gibt natürlich auch viele freie Apps, die das Gleiche machen. Allerdings macht die ihre Sache sehr gut. Und den Anbieter gibt's jetzt schon seit mindestens 5-6 Jahren. Gibt's auf ganz vielen anderen Systemen. Kann man sich auch für PC, für Mac und für Android runterladen. Leider muss man dann immer wieder ungefähr knapp 8 € für die Software auf den anderen Systemen bezahlen. Es lohnt sich aber, um, wie gesagt, den Überblick zu behalten. Okay, also die App hieß Movie. My Movies Pro. My auf Movies Android Pro. My Movies Pro 2. Alles klar, My Movies und My Movies Pro 2. Ja, meine App hat sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt, gerade eben. Und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon erkannt. Ich habe jetzt hier mal den Ton ein bisschen runtergedreht, kann ein bisschen hochdrehen. Und zwar ist das ein Spiel und es nennt sich Space Agency. Und der Name ist im Grunde genommen auch Programm. Ich bin also sozusagen ja in Mission Control bei der NASA oder bei einer Raumfahrtagentur. Und das ist insofern ganz lustig, als dass man hier in diesem Spiel, ich sage jetzt mal, auch wenn die Grafik sehr simpel daherkommt und fast ein bisschen 16-Bit-Retro-Style hat, durchaus ein komplexes Spielsystem dahinter steht, nämlich man muss Satelliten und Raketen zusammenbauen, das ist Punkt 1, die dann ins All schießen, man muss dabei die Fluglage kontrollieren, den Schub, man darf nicht zu viel Treibstoff verbrauchen, weil du brauchst ja dann noch Resttreibstoff, wenn du deinen Satelliten dann im Orbit hast und ihn dann auch ausrichten musst. Das ist schon eigentlich fast so die erste oder zweite Mission. Und dann wird's eigentlich schon relativ schnell recht knifflig, aber nie wirklich schwer, sondern es ist eigentlich ein Geduldsspiel. Das heißt, wenn du dann den Satelliten im Orbit hast, dann kannst du den halt um die eigene Achse drehen mit den Schubdüsen, kannst halt ein bisschen mit der Erdbeschleunigung spielen und so weiter. Das ist auch physikalisch im Rahmen dessen, was so ein Spiel leisten kann, recht korrekt. Und dann musst du halt mal so Undock-Manöver am Space Shuttle machen oder an die ISS oder ein Sonnensegel von einem anderen Satelliten austauschen und so weiter und so weiter. Und das hört sich jetzt irgendwie recht trivial an, ist es aber, wenn man dann ein bisschen dahinter gestiegen ist, nicht und macht extrem süchtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ein paar Versionen. Ich kann mal sagen, weil die Screenshots, die ich hier so sehe, sieht doch eher schon so simpel, eher so ja, PowerPoint-Art, ja, so Clip-Art. Ja, aus. das ist stimmt, aber ich habe ja ein paar Jahre Games hinter mir und es ist halt einfach, hier stimmt einfach noch das Gameplay, ja. Und dadurch, dass die Grafik recht reduziert ist und so, brauchst du dich eigentlich damit nicht erstmal befassen. Du kannst halt eben Dinge, Szenarien durchspielen, wie an der Raumstation, da geht's dann ums Auftanken, wenn dann der Betankungssatellit ist, den du dann navigieren musst, und du musst halt den auch so eine Rakete richtig beladen, damit die überhaupt abheben kann. Und ich finde, man, wenn man sich dafür interessiert, für Raumfahrt interessiert, ist das wirklich also eine App, die ich also absolut nur empfehlen kann. Und auch wenn die Screenshots ein bisschen abschrecken, weil man schon auf diesen Retro-Schmarrn stehen muss, kann ich es eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, der auch nur irgendwas mal so ein bisschen damit anfangen kann. Und man lernt echt eine Menge und vor allem, wie kompliziert und komplex auch solche Undock-Manöver sind. Und weil man nur ein bisschen zu viel Schub gibt, dann saust einem der Satellit sofort aus dem Orbit und das war's dann. Also eher für die Techniker, die auch sowas wie Flugsimulationen mögen. Ja, so komplex ist oder es dann jetzt, glaube ich, auch nicht. Eigentlich ist es eher ein Geduldsspiel und ein Knobelspiel, weil du wirst eigentlich keine Mission auf Anhieb schaffen, ja. Sondern du startest halt deine Rakete und dann stürzt die erstmal ins Meer. Und dann guckst du so, okay, warum? Ah, mir ist der Treibstoff ausgegangen, alles klar. Und dann ist die vielleicht zu schwer oder so. Und dann schaffst du es, die erste Rakete ins All zu starten und auch den Satelliten freizusetzen. Und dann spielt man erstmal ein bisschen rum und bis man dann die Steuerung kapiert hat, ist eigentlich der Treibstoff leer. Also kannst du schon nicht mehr ausrichten, schon wieder Mission Fail. Aber trotzdem machst du es immer wieder und es gibt halt auch verschiedene Gold-, Silber-, Bronze-Status, je nachdem, wie schnell du es hast, wie viel Treibstoff noch übrig ist und so weiter und so weiter. Also Space Agency, lasst euch von der Simple-Grafik nicht abschrecken. Das ist wirklich eine feine Sache. Und was ich noch viel, viel besser finde, die ist A für lau und B, es gibt in dem Spiel keine In-App-Käufe. Zumindest habe ich keine gefunden. Also weil vielleicht gibt's welche. Ja, du kannst doch, was du machen kannst, ist, du kannst dir praktisch ein Tutorial kaufen. Also für jede Mission gibt's ein Tutorial. Wenn du halt überhaupt nicht weiterkommst, kannst du dir für 80 Cent ein Demo-Video kaufen. Das zeigt dir dann, wie du halt, in welchem Winkel du was anfliegen musst, wie du die Rakete packen musst und so weiter. Und du kannst jedes Level auch gegen Geld überspringen, aber das führt dir den Spaß völlig ad absurdum. Hier steht nämlich, also du hast es für Android. Ich hab's für Android, ja. Genau, Apple. Ja. kostet nämlich für Apple, für mich kostet nämlich 1,99 €. Und für mich ist ja auch Angry Birds kostenlos und für dich nicht. Tja. Ich sehe hier die, dafür kann ich die In-App-Käufe sehen und du bei Android nicht Android. es gibt die Sandbox Unlock All Parts und Mission Free Unlock All. Sowas gibt's als, als In-App-Käufe. Genau, aber man wird also wirklich zu keinem Zeitpunkt genötigt. Und ich sag mal so, ein Blick in YouTube hilft manchmal auch, die Lösung zu finden. So, das war jetzt mein App-Tipp und dein App-Tipp hatten wir auch schon. Und damit haben wir die durchschnittliche Sendezeit dieses Podcasts auch schon gerade mal verdoppelt. Beim nächsten Mal sind wir auf der Couch beim Psychiater gewesen und dann auf jeden Fall wieder eine Persönlichkeit. Und in diesem Sinne, ladet fleißig runter. Tschüss. Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.